Dritte Szene, Krankenhauszimmer. 2 Wochen später. Bösel und Fellner sitzen am Bett. Fellner, schon sehr schwach, lehnt halb an Bösel. Vor ihnen liegt ein billiges Plastik-Keyboard, aus dem eine erbärmliche Demo-Melodie ertönt. Schau her, da siehst du, wenn du auf die gelben Knopf drückst, dann hast du Pop und Reggae und Tango und so. Da musst du auf die gelben drücken. Ich will nur eine einfache Melodie spielen. Was, warte einen Moment, was? Nur eine einfache Melodie. Ja, warte, da muss man da. Schau, jetzt geht's, schau, da. Das ist schön. Jetzt habe ich das auch noch gemacht. Du Heinzi, ich habe einen Traum gehabt. Ich habe geträumt, ich komme in den Himmel und der Himmel ist ein großes Finanzamt. Und da waren so Tieren mit Schildern. Auf jeder Tier anders. Hinduismus, Buddhismus, Islam. Und auf der letzten Tier, ganz hinten, ist gestanden, ohne Bekenntnis. Und da bin ich eine und drin war grelles Licht. Und wie ich mir ans Licht gewöhnt habe, habe ich gesehen, außer mir ist nur einer drin. Ein ganz alter Mann mit einem langen weißen Bart. Und der hat gesagt, jetzt habe ich endlich einen zum Schnapsen. Weißt, was ich mir lebend vorstelle? Sag mal, wenn du stirbst, dass du vielleicht die ganzen Leute triffst, von früher, nicht? Die schon gestorben sind vor dir. Weißt du, wen ich gern treffen tat? Mein Opa. Mein Opa tat ich gern treffen. Das war der Liebste von der ganzen Familie. Der Opa, der hat sehr viel gespielt mit mir und der hat auch immer so ganz ordinäre Sprüche, hat er mir gesagt, und so ordinäre Lieder. Da haben wir die ganze Familie geärgert damit. Was für Lieder? Naja, was ist so Lieder halt so? Weiß ich, O Tannenbaum, mir geht beim Arsch die Haut nicht zusammen. Ich schieb sie hin, die hat beim Arsch, sie wird nicht mehr. Das war der Opa. Oft sind die Großeltern wichtiger für die Kinder wie die Eltern. Mein Vater zum Beispiel hat sie nie mit mir gespielt. Der war Nachbar dir. Der ist heimgekommen in der Früh, hat sie niedergelegt und da bin ich aufgestanden. Aber er war der einzige Mensch, der mich gehaut hat an seinen freien Tag. Und trotzdem hat er mir die größte Freude gemacht, die mir je ein Mensch gemacht hat. Er hat mir zu Weihnachten ein Drehauto geschenkt, ein rotes. Ehrlich, oder? Das ist ein Wahnsinn. Alter, ehrlich jetzt. Das war genau das, was ich gekriegt habe mit 6 Jahren. Das war das Ärgste für mich. Ein rotes Drehauto, genau wie bei dir. Mit so schwarzen Raffen, das war die schönsten Weihnachten. Ja. Heißt, bist du einen ganzen herrlichen Abend umeinander gekurft in der Wohnung, nicht? Und dann haben wir so Zimmer gehabt, da war Stirn oder so unterschiedliche Ebenen, da hast du der Dang immer von einem Zimmer ins andere, bist du mal dumm gekommen. Ich bin die halbe Nacht bin ich gefahren und ich war völlig fertig. Am nächsten Tag haben sie mich irgendwie aus dem Bett hinmessen, weil ich die Füße nicht mehr bewegen haben können. Meine Eltern haben geglaubt, es ist Kinderlähmung. Dabei war es nur der Muskelkater vom Drehauto fahren. Ich war als Kind im Krankenhaus mit Blinddarm und wie ich aus der Narkose aufgewacht bin, habe ich geglaubt, jetzt bin ich tot. Aber dann ist meine Mutter gekommen mit einem besorgten Gesicht und habe gewusst, ich lebe. Und ich glaube, wenn du stirbst, ist es genauso, nur dass die Mutter nicht kommt. Sondern? Niemand. Da hast du Ruhe, es ist zwar kalt, aber wenigstens will keiner mehr was von dir. Die Tür öffnet sich, ein Priester steckt den Kopf herein. Entschuldigung, haben die Herren vielleicht ein Dusel gesehen? So ein kleines, rundes, schwarzes Dusel? Na? Vergeht's gut. Na, jedenfalls mein Opa, das war Wahnsinn. Das war so. Bösel schreit in den Gang. Das ist ein Wahnsinn, ihr ist der Ruhe da! Das deppert waren alle! Was? Das gibt's ja nicht, dass der da mal sterben kann. Nein, entschuldige. Kurtl, entschuldige, das war nicht so gemeint. Was? Der angeschüttet bist, was? Was, Bauarbeiten? Ja, der Bauarbeiten, die würde geben. Was brauch ich Bauarbeiten? Kein Mensch braucht Bauarbeiten. In Indien fallen die Häuser nieder. Und die Leute lachen, du Trottel. Bösel knallt die Tür zu. Weißt du, was ich noch gerne mal gemacht hätte? Ich wäre gerne mit einem Hund äußern gegangen, weil ich glaube, man kann von einem Hund viel lernen. Zum Beispiel, dass man sich traut, auf die Gossen brunzen. Kurtl, was hast du denn? Kurtl? Kurtl, was ist denn? Hey, Kurtl, komm. Tu nicht aufgeben. Komm, bitte, Kurtl. Erst ein Bekannter von mir, muss ich dir erzählen. Der war im Krankenhaus. Ja. Dem ist total leibend schon wieder gegangen, nicht? Dann ist er spazieren gegangen, so im Krankenhaus, Park, geht er spazieren, für dem die Rettung nieder. War Schmäh. Stimmt gar nicht. Fellner wird bewusstlos. Kurtl, geh, Kurtl, komm, geh schon mal, komm, bitte, Kurtl, bitte, Kurtl, es gibt so viele Sachen, verstehst du, was du denkst, boah, was ist das wichtig und so. Und dann kommst du drauf, die wirklich wichtigen Sachen, das ist ganz was anderes. Wirklich wichtig ist... Ohrenbetäubendes Geräusch eines Drillbohrers, der alles übertönt. Bösel schreit Fellner etwas ins Ohr. Irgendwann merkt er, dass Fellner bereits tot ist. Der Drillbohrer verstummt. Bösel weint leise. Der Arzt kommt herein, deckt Fellner zu, streicht auf dem Krankenblatt etwas durch und geht hinaus. Bösel steht für einen Moment unentschlossen da. Dann deckt der Fellner wieder bis zur Brust ab. Er legt das Plastikkeyboard in Fellners Arm. Dann nimmt er die Erdbeeren vom Nachttisch und legt sie Fellner auf die Brust. Er drückt Fellner eine Erdbeere in die Hand. Er sitzt am Bett neben dem toten Fellner und beginnt, gedankenverloren, Erdbeeren zu essen. Black.